Erster, wir wissen, wenn unser Haus auf der Erde kaputt ist, bekommen wir ein neues Haus von Gott. Es ist ein Haus im Himmel, das ewig ist und nicht von Menschen gemacht wurde. Zweiter, deshalb wollen wir gerne unser Haus vom Himmel bekommen. Dritter, wenn wir das neue Haus anziehen, sind wir nicht ohne Kleider. Vierter, wir sind traurig, solange wir in unserem Körper sind. Wir wollen nicht ohne Körper sein, sondern den neuen Körper bekommen. Dann wird das Sterben vom Leben besiegt. Fünfter, Gott hat uns dafür bereit gemacht. Er hat uns seinen Geist als Geschenk gegeben. Sechster, wir sind immer mutig. Wir wissen, dass wir nicht zu Hause beim Herrn sind, solange wir in unserem Körper leben. Siebter, wir leben durch Glauben und nicht durch Sehen. Achter, wir sind mutig. Wir möchten lieber nicht mehr im Körper leben, sondern zu Hause beim Herrn sein. Neunter, deshalb wollen wir Gott immer gefallen, egal wo wir sind. Zehnter, wir müssen alle vor Jesus stehen, der Richter ist. Jeder bekommt, was er für sein Leben getan hat. Es kann gut oder schlecht sein. Elfter, wir haben Ehrfurcht vor dem Herrn und wollen Menschen für Jesus gewinnen. Gott kennt uns gut. Ich hoffe, ihr kennt uns auch in eurem Herzen. Zwölfter, wir wollen uns nicht selbst loben. Aber wir geben euch einen Grund, uns zu loben. Dann könnt ihr denen antworten, die sich nur mit ihrem Aussehen wichtig machen, aber nichts im Herzen haben. Dreizehnter, wenn wir verrückt sind, ist es für Gott. Wenn wir normal sind, ist es für euch. Vierzehnter, die Liebe von Jesus bestimmt, was wir tun. Wir wissen, Jesus ist für alle gestorben, deshalb sind alle gestorben. Fünfzehnter, er ist für alle gestorben, damit die, die leben, nicht mehr für sich selbst leben. Sie sollen für den leben, der für sie gestorben und wieder auferstanden ist. Sechzehnter, deshalb sehen wir Menschen nicht mehr nur von außen an. Früher kannten wir Jesus auch nur von außen, aber das ist jetzt vorbei. Siebzehnter, wenn jemand zu Jesus gehört, ist er ein neuer Mensch. Das Alte ist vorbei, etwas Neues hat begonnen. Achtzehnter, alles kommt von Gott. Er hat uns durch Jesus mit sich versöhnt. Er hat uns den Auftrag gegeben, andere mit Gott zu versöhnen. Neunzehnter, Gott war in Jesus und hat die Welt mit sich versöhnt. Er hat den Menschen ihre Sünden nicht angerechnet. Er hat uns die Botschaft gegeben, dass Menschen mit Gott versöhnt werden können. Zwanzigster, wir reden für Jesus, als ob Gott durch uns spricht. Wir bitten euch im Namen von Jesus, lasst euch mit Gott versöhnen. 21. Gott hat Jesus, der keine Sünde hatte, für uns zur Sünde gemacht. So können wir durch Jesus vor Gott gerecht sein.